Yo sé que si pudieran llevarse la gente en el bus, te voy a bancar. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد ونحن معرفة بارك الله فيكم من دنتيما أصول الفقه تسوية ديكرون دلعاقل في دي ريغن بس إسلام ودا خلال أخ كنت من ذاقل دي بفايزة فرد الفقه وفي هذا إن شاء الله إذا القرآن والسنة نشبهن ونحن معرفة في ذايتا مت الإجماع Eigentlich die Grundlagen im Islam, die sind nur die zwei, Koran und Sunna. Aber noch dazu kommt Al-Ijma' und noch Al-Qiyas und dann kommen noch, natürlich für uns in Frage, die Aussagen von Sahaba, der Brauch von den Leuten und so weiter. Das werden wir alles, bi'idhni ta'ala, eins nach dem anderen, bi'idhni ta'ala, inshallah, erklären. Al-Ijma' dass man sagt Übereinstimmung oder Konsens. Konsens über oder Übereinstimmung. In der Sprache Al-Ijma' bedeutet im Arabischen, natürlich im Arabischen, Al-Ijma', pass auf, Al-Ijma' heißt es. Das heißt Al-Azm wal-Ittifaq. Das bedeutet entschlossen, Übereinstimmung da sein. وَأَجْمَعُوا أَيَجْعَلُهُ فِي رَيَابَةِ الْجُبِّ. Sie haben beschlossen oder sie haben sich entschlossen, ihn in Brunnen zu werfen. Das war Yusuf a.s. in Surat Yusuf. Terminologisch ist Al-Ijma' das ist die Übereinstimmung von Wissenden, Gelehrten in einer Zeit zu bestätigen. Die Übereinstimmung von Wissenden, Gelehrten in einer Zeit zu bestätigen. Bezüglich eines Urteils in der Religion. Wenn man sagt Übereinstimmung, das heißt, es gibt keine unterschiedlichen Ansichten. Wenn jemand sagt mit Übereinstimmung der Gelehrten oder Konsens der Gelehrten, das heißt, es gibt keine unterschiedliche Ansicht. Wissenden Gelehrten, hier müssen wir das Wort wissende Gelehrte benutzen, weil nicht jeder, der etwas sagt in der Religion, ist seine Ansicht anzuerkennen. Das heißt, Leute, die blind folgen, oder Leute, die kein Wissen haben, sind ausgeschlossen von dieser Übereinstimmung. Und Wissenden, das heißt Leute, die Wissen haben. Leute, die Wissen haben. Vielleicht in Wissen in Hadith-Lehren oder im Koran oder in anderen Bereichen der Religion. Aber diese Gelehrten sollten von den Leuten sein, wenn sie ein Urteil geben, dass die anderen von ihnen sozusagen das annehmen. Weil nicht jeder Wissender automatisch geeignet ist, für eine Übereinstimmung zu agieren. Deshalb man nennt diese Leute Wissende Gelehrten, man nennt sie Al-Mujtahidun. Das heißt, diese Gelehrten, die sich bemühen, auf Basis von Beweisen ein Urteil zu fällen. Und hier müssen wir noch etwas sagen, was nicht wichtig ist, was sehr wichtig ist. Nach dem Sterben oder Ableben vom Propheten. Warum? Weil in seiner Zeit, er war da. Da braucht man nicht zu sagen, es gibt Ijma oder nicht. Der Prophet ist dabei. Aber ein Ijma benutzt man später. Und das hat mit Religion zu tun. Das hat, das bedeutet mit Wissen in der Religion zu tun. Wir reden nicht jetzt über Ijma, über Übereinstimmung oder Konsens. Zum Beispiel, dass Tomaten rot sind. Das ist was anderes. Wir reden über Religion. Also wir reden über religiöse Urteile, religiöse Regeln. Das ist Al-Ijma, als Definition. Nochmal, Übereinstimmung von wissenden Gelehrten, auf die fähig sind, Urteile von Beweisen, von Quellen abzuleiten, hier Klammer zu, in einer Zeit nach dem Ableben von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezüglich eines Urteils in der Religion zu bestätigen. Das ist Al-Ijma. Bestätigung der Übereinstimmung von den Gelehrten, die sich bemühen, um ein Urteil in der Religion zu fällen, nach dem Ableben von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اتفاق مجتهدي عصر واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. هذا إجماع. مصدر ده بالغايز في الإجماع. ده بالغايز في الإجماع إذ تسبوخ الله ودي سنة من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Weil, wenn jemand einen Konsens bestätigen will und da gibt es keine Beweise von Koran und Sunna, dann ist das kein Konsens mehr. Das muss immer bewiesen werden durch Koran und Sunna, was man sagt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, etwas in der Religion zu bestätigen oder zu sagen, ohne dass man Wissen hat. Und wenn jemand kommt und sagt, es gibt Konsens von den Gelehrten, dann muss man natürlich das bestätigen können, durch Koran und Sunna. Surat Al-A'raf, die Ayat 33. Surat Al-A'raf, die Ayat 33. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى hat das Abscheuliche, was offenkundig ist und was geheim ist, verboten. الإثم, das bedeutet die Sünde. البغي, Unrecht. وأن تشركوا بالله, شرك, hat Allah سبحانه وتعالى verboten. Und das Höchste, was Allah verboten hat, dass man etwas über Allah sagt, ohne Beleg, ohne Beweis, ohne Wissen. Du erzählst in der Religion ohne Wissen, ohne Beleg. Das ist das Schlimmste. Deshalb, wenn man sagt, es gibt Konsens, dann muss man das belegen können. Ohne Beleg geht das nicht. Weil wenn du kein Beleg für ein Ijma' hast, dann darfst du kein Ijma' haben. Und eine Konsens, ja? Wie Konsens? Ein Konsens. Der Konsens? Ja, Konsens. Okay. Ein Konsens darf niemals Koran und Sunna widersprechen. Niemals. Ich habe immer gedacht, die Konsens, subhanallah. Das ist gut, ich lerne auch, jazakumullah khair. Und deshalb sagen die Gelehrten, wenn wir einen Konsens haben, wenn wir einen Konsens haben, dann ist das sozusagen von der Beurteilung stärker in der Religion. Damit ihr das versteht, was sie gemeint haben, die Gelehrten, als sie das gesagt haben. Weil wenn du manchmal den Leuten sagst, Al-Ijma' ist stärker, das bedeutet, der Beweis von Al-Ijma' ist stärker als Hadithe und Ayat, dann sagen sie, wie? Das bedeutet, Al-Ijma', wenn die Gelehrten sagen, es gibt Ijma', es gibt Konsens, das heißt, die haben schon Beweise aus Koran und Sunna als Beweis. Und weil alle Gelehrten dann keine andere Ansichten haben, dann ist es das Gleiche. Das ist stark dann. So stark, dass man Beweise schon hat und Ijma' abgeleitet hat. Aber passt auf, nicht jeder, der behauptet, es gibt Ijma', dann ist das sofort, so wie die Person behauptet hat. Deshalb sagte Imam Ahmed, man ibda'a al-Ijma'a faqad kadhab. Sondern wer behauptet, dass zu bestimmten Themen Ijma' vorliegt, dann hat er Fehler begangen. Kadhab bedeutet Fehler. Nicht lügen. Weil es gibt Sprachen oder es gibt Wortwendungen bei arabischen Gebieten, und wenn sie sagen Kadhaba fulan, die meinen damit, der hat Fehler begangen. Die meinen nicht, er hat gelogen. Auf jeden Fall, das bedeutet, dass man einfach sagt, es gibt Konsens, das ist nicht leicht. Wenn Al-Ijma' klare Beweise, die deutlich sind, hat, dann gibt es nicht, dass man sagt, nein. Aber es gibt eine Art von Al-Ijma', die Beweise dafür, die sind nicht deutlich. Was bedeutet nicht deutlich? Das bedeutet, die sind höchstwahrscheinlich. Wenn nie. Und deshalb muss man auch unterscheiden zwischen diesen beiden Arten. Tabarakallahu fikum, immer bei Ijma' muss man schon den Beweis aus Koran und Sunna haben, damit man behauptet, dass man Ijma' hat. Nicht umgekehrt, nochmal nicht umgekehrt. Erstmal Beweise aus Koran und Sunna und dann Konsens bestätigen. Nicht umgekehrt. Konsens bestätigen und dann sagen, es gibt dafür Beweise. Erstmal die Beweise holen. Muss eingelehrt. Können wir eigentlich Konsens haben? Das ist eine Frage, die die Gelehrten diskutiert haben. Es gibt drei Ansichten. Überhaupt von Spektrum der Muslime. Die Leute, die in Richtung sozusagen alle Mekka beten und die sagen, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah und wir beten fünfmal am Tag. Es gibt drei Ansichten. Oder drei Hauptansichten, Entschuldigung, besser gesagt. Weil wir verschiedene Ansichten haben, aber drei Hauptansichten. Manche sagen, Ijma kann man in jeder Zeit, an jedem Ort bestätigen. Es gibt immer. Andere sagen, es gibt auf keinen Fall Ijma. Das sind die Schia eigentlich. Die sagen, es gibt kein Ijma. Die dritte Ansicht, Al-Ijma zur Zeit von Sahaba, von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist zu bestätigen. Aber nach ihrer Zeit ist es schwer, so ein Ijma zu bestätigen. Und das ist richtig. Die dritte Ansicht ist richtig. Zur Zeit von Sahaba gab es Ijma. Es gab Konsens. Aber später, das ist sehr schwer, diesen Konsens zu bestätigen. Warum ist das sehr schwer? Weil die Muslime oder die Sahaba selbst und die großen Gelehrten des Islam, die waren an verschiedenen Orten auf dieser Welt. Und dass man einen Konsens bestätigt von ihnen allen, war so schwer. Vielleicht in unserer Zeit ist leichter einen Konsens zu finden, als die Zeit zum Beispiel 400 Jahre oder 500 Jahre nach Islam. Also wenn du im Jahre 500 nach Hijra die Gebiete oder die Orte betrachtest und die Gelehrten, du findest, manche waren, ja, leichter, 500 Jahre nach der Auswanderung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren die Leute in Andalus, die waren in China, in Indien, in Afrika, in Europa, die waren überall und es gab dort Gelehrte. Die Verknüpfung zwischen den Gelehrten war so schwer, dass man ein Ijma' findet, ein Konsens sozusagen. Alle sagen das Gleiche. Ich rede nicht jetzt von Themen, die klar sind. Heutzutage vielleicht, da kannst du per Internet das machen, du kannst anrufen und da gibt es Möglichkeit, schneller ein Ijma' zu finden. Ja, aber heute haben wir ja nicht das Wissen, was die Leute damals gehabt haben. Das ist das Problem da. Sag mal, Rabbi Fikum, aufpassen. Erstens sage ich, dass es schwer heute oder nach der Zeit von Sahaba ein Ijma', einen Konsens zu bestätigen, weil die Sahaba, die waren in verschiedenen Ländern eingereist und sie haben in verschiedenen Ländern gelebt, dass es so schwer war, dass das ihre Schüler Ijma' finden. Zweitens, die Regeln, die manche Gelehrten später für sich genommen haben, um Urteile in der Religion zu bestätigen. The third is die verschiedenen Ansichten, die häufig waren. Das ist ein Problem, um einen Konsens zu finden. Deshalb sagt der Abu Hanifa zum Beispiel, wenn die Sahaba etwas bestimmt haben oder sozusagen eine Übereinstimmung haben, dann nehmen wir an. Aber die anderen nach der Sahaba, da kann man das diskutieren. Al-Shafi'i sagte, Al-Ijma' Konsens ist in dem Bereich, in dem kein Muslim nicht wissen, dass er, in dem jeder Muslim wissen muss. Imam Ahmed sagte, wer behauptet, dass Ijma existiert, hat Fehler begangen. Man sollte sagen, ich kenne keine verschiedenen Ansichten. Oder ich kenne keine Verschiedenheit in diesem Thema. Aber dass man sofort sagt, Konsens, sollte man nicht. Deshalb sagen die Gelehrten auch, es ist sehr schwer, den Konsens zu bestätigen in den anderen Zeiten nach Sahara. Und wenn du das gut betrachtest, dann wirst du dies auch bestätigen. Weil es Gelehrten gab im Westen oder im Osten. Und die waren sehr weit voneinander. Und deshalb, wenn man sachlich ist, dann wird man sagen, das ist schwer. Aber das heißt nicht, es kann es nicht geben. Pass auf bitte. Die dritte Ansicht, was wir gesagt haben, inshallah, das ist am nächsten zu richtigen Ansicht. Die Zeit von Sahaba gab es Ijma, aber in anderen Zeiten, das ist schwer zu bestätigen. Aber wir haben auch bestimmte Ijma, sage ich jetzt, Ansichten von großen Gelehrten auch später gehabt. Ich gebe euch ein Beispiel. Eigentlich die Gelehrten von Al-Sunnah al-Jama'ah sind in Übereinstimmung, dass Allah über seinen Thron ist, über dem Himmel. Es gibt Ijma. Sagt man, ja, aber das ist schwer. Doch, es gibt Ijma, weil alle Gelehrten von Al-Sunnah al-Jama'ah das Gleiche sagen. Von Al-Sunnah al-Jama'ah rede ich. Und deshalb auch gibt es eine andere Sache, die man heutzutage sagt, es kann Ijma, auch früher hat man gesagt, später und heute, es kann Ijma geben in einem Gebiet oder in einem Land vielleicht oder in einer Stadt. Angenommen, in einer Stadt gibt es 5 Gelehrten oder 10 Gelehrten, die fähig sind, Urteile von den Beweisen abzuleiten. Diese können sich treffen und die sagen, das ist so. Oder kann man von Ijma reden. Aber nochmal, was braucht man für Ijma? Beweise aus Koran und Sunna. Wenn die nicht vorliegen, dann dieser Ijma wird nicht angenommen. Und heutzutage habe ich übrigens gehört, dass wir Ijma in Deutschland für bestimmte Sachen haben. Oder jemand hat sowas im Internet gesagt. Es gibt Ijma' in dieser Sache und so weiter. Einer hat gesagt, es gibt Ijma'. Alle Hukam und Führer der Muslime sind alle keine Muslime. Uff, Ijma' auf einmal. Wir können uns so machen. Auf einmal Ijma'. Oder Ijma', dass derjenige, der das Gebet nicht verrichtet, kein Muslim ist. Es gibt sowas, kein Ijma'. Wenn es Ijma' gäbe, dann hätten wir diese großen Probleme nicht gehabt unter den Gelehrten. Aber es gibt eine Regel, die Gelehrten sagen, إذا سكت الجهال انتهى الخلاف. wenn die Unwissenden schweigen, dann haben wir kein Problem unter den Gelehrten. Dann haben wir keine Meinungsunterschiede mehr, weil die Unwissenden schweigen. Aber, möge Allah uns bewahren. Lisa Barakallahu Fikum, man sollte aufpassen in diesem Zusammenhang. Man kann ein Ijma' auch bestimmen. Man nennt das Al-Ijma' al-Istiqra'i. Was bedeutet Al-Ijma' al-Istiqra'i? Das bedeutet, man sucht sozusagen unter den Gelehrten, was sie zu bestimmten Themen sagen. Und deshalb sagt man, es gibt Ijma' an dieser Sache. Es gibt jemanden, ich habe das gehört vor ein paar Jahren, einer hat gesagt, 18 Gelehrten haben Ijma'. Und das ist natürlich eine Art Tadlis. Tadlis nennt man das. Das wird, man sagt ein Wort und man meint was anderes. Wenn man ihm sagt, es gibt aber keinen Ijma', es gibt keinen Konsens, der sagt dir, ich habe nicht gesagt, es gibt Konsens. Ich habe gesagt, die 18 haben Konsens, nicht alle. Also wenn man von Ijma' spricht, dann spricht man nicht von 5 Leuten oder 5 Gelehrten oder 10. In Ijma' spricht man, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, von den Gelehrten in einem Gebiet oder den Gelehrten in einem Land oder in einem Madhhab mindestens. Angenommen, es gibt bei manchen Gelehrten, die sagen, und es gibt Ijma' an dieser Sache. Man sagt, ja, aber es gibt kein Ijma'. Die meinen Konsens in ihrem Madhhab. Angenommen, Al-Ahnaf, Hanafiya, Hanafiten. Oder Al-Shafi'iyya. Die sagen, bei uns gibt es Ijma'. Das sind alle Shafi'i-Gelehrten, sagen das. Das könnte man auch annehmen für Madhhab. Aber das kann man nicht annehmen für die ganze Nation. Weil für die ganze Nation, es gibt auch andere Gelehrten. Was ist der Beweis, dass Al-Ijma' als Beweis in der Religion oder Grundlage für die Beweise der Religion ist. Erstens, Surat al-Nisa. Surat al-Nisa, die Ayah 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. بارك الله فيكم. Diese آية ist sehr schöne آية. Wer sich dem Propheten Muhammad s.a.w. widersetzt, nachdem ihm der klare Beweis gebracht wird oder geklärt wird und einen anderen Weg, als der Weg von den Gläubigen nimmt. Ich übersetze übrigens nicht wörtlich, ja? Was bedeutet, was bedeutet diese Eier? Wer sich dem Propheten s.a.w. widersetzt, einen anderen, nachdem ihm klar geworden ist, was der Beweis ist, und der nimmt einen anderen Weg als der Weg von Gläubigen, diese Person wird in die Hölle kommen. Hier spricht Allah subhanahu wa ta'ala von Sabil al-Mu'minin, der Weg von den Gläubigen. Diese Ayah hat al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, als Beweis genommen für al-Ijma' und der Hadith. Das war damals so, jemand kam zu al-Shafi'i, der hat ihm gesagt, du sprichst von Ijma', bring mir den Beweis vom Koran für al-Ijma'. Al-Shafi'i hat 3 Tage überlegt und dann kam er mit dieser Ayah. Und diese Ayah ist ein Weg für den Muslim. Das ist dein Weg im Leben. Ohne diese Ayah kannst du nicht weiter. Also pass auf, als Muslim, du musst aufpassen. Nicht, dass du einen anderen Weg als die Gläubigen nimmst. Wer sind die Gläubigen aber? Jetzt, wenn wir Mu'min mit gläubig übersetzen dürfen, obwohl das nicht... Mu'min ist nicht gläubig in der Übersetzung. Unser Iman hat Basis, das heißt Wissen und Beweis. Aber Glaube hier, wenn man sagt auf Deutsch Glaube, da hat man mit Wissen und mit Beweis nicht mehr zu tun. Aufpassen! Hier sagt man, Glaube braucht man nicht zu belegen, braucht man nicht zu beweisen. Da braucht man kein Wissen für Glaube. Weil sie sagen, Glaube fängt an, wenn das Wissen aufhört. Aber in unserer Religion, Al-Iman fängt an, wenn du Wissen hast und wenn du Beweis hast. Deshalb aufpassen. Aber was sollen wir tun? Ich meine, wir können auch keine Wörter jetzt erfinden. Doch, ich erfinde. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte Al-Iman lieber so Al-Iman nehmen, Al-Mu'minun, da sagt man Al-Mu'min. Also du nimmst den Weg von Al-Mu'minin. Al-Weg von Mu'minin ist der Weg von Sahaba erstmal, radhiyallahu anhu. Weil wenn du nicht den Weg vom Propheten nimmst und den Weg von Sahaba nimmst, dann welchen Weg wirst du nehmen? Der zweite Beweis für Al-Ijma, Surat Al-Baqarah, die Ayah 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Und so haben wir euch zu einem Volk der Gerechtigkeit gemacht, damit ihr Zeugen für die Leute seid und der Prophet ist Zeuge für euch. Das wird der bezeugt, was ihr macht und ihr bezeugt, was die anderen machen. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ihr seid Volk der Gerechtigkeit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Sahaba, radhiyallahu alayhim, erstmal als Maßstab für die anderen gemacht. Man könnte auch sagen, Redlichkeit. Also die sind redlich. Und deshalb, barakallahu fikum, al-umma al-wasat, manche sagen Volk der Mitte. Aber was bedeutet Volk der Mitte? Das ist eine wörtliche Übersetzung Volk der Mitte. Was bedeutet das immer? Das bedeutet gerecht sein. Und wenn du gerecht bist, dann wirst du die Wahrheit sagen und dein Weg ist der richtige Weg. Der Prophet Muhammad kam an einen Leichnam vorbei, der Nase. Der Prophet sagte, Antum Shuhada Allahi, ihr seid die Zeugen, die Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat auf dieser Erde. Das wird, weil die Leute gesagt haben, diese Person war schlecht. Der Prophet hat gesagt, wajabat, wajabat, wajabat. Es ist entschieden, entschieden, entschieden, oder gefallen, die Entscheidung ist gefallen, gefallen, gefallen. Er sagt, was ist die Entscheidung, ist gefallen? Er hat gesagt, die Person geht in die Hölle. Ja, weil die schlecht von dieser Person gesprochen haben. Dann haben sie von einer anderen Person gut gesprochen. Der hat gesagt, wajibat, wajibat, wajibat. Dann, was ist wajibat? Der hat gesagt, die kommt ins Paradies, weil ihr gut für ihn bezeugt habt. Und dann sagt er, ihr seid die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Und wenn diese Leute Zeugen Allahs auf Erde sind, dann ist natürlich, was sie beschließen, zusammen von der Religion, das ist die Wahrheit. Weil sie keine Zeuge, kein Zeugnis machen werden, was falsch ist. Barakallahu fikum, Ali Imran 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ihr seid die beste Gemeinschaft überhaupt. Es gab. Aber wenn ihr das Gute gebietet, das Schlechte verbietet und ihr glaubt, تؤمنون بالله, wir haben. Das ist klar. Dann Ali Imran 103, auch könnte man als Beweis nehmen. Dann barakallahu fikum von den Hadithen. Der Prophet, was bei Tirmidhi ist, der Prophet sagte, meine Umma wird nicht zusammen etwas zusammen beschließen, was falsch ist. Der meinte, meine Umma hier, meine Gefährten, meine Sahaba. Der meinte nicht alle. Also wenn man bestimmte Länder von Muslimen heute sieht, dann sind sie alle auf einer falschen Linie. Und das Hadith auch von Abu Dharr, was bei Imam Ahmed ist, wer die Gemeinschaft verlässt, hat auch somit den Islam verlassen. Das bedeutet nicht jetzt, dass man versteht, dass man den Islam verlassen hat, das heißt, dass man kein Muslim ist. Nein, nein. Das heißt, da hat man etwas Schlimmes gemacht. Das sind ein paar Beweise für, also ich meine, es gibt auch andere, aber ein Beweis genügt eigentlich, und das ist die Surah An-Nisa 115. Das ist ausreichend für diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und die das Wissen haben. Es gibt zwei Arten von Al-Ijma' al-Qat'i. Das wird dieser Ijma', was klar ist, was schon beschlossen ist, unbedingt ist. Das ist etwas, was wir haben. Wir haben das überliefert bekommen durch Gruppen und viele, viele Menschen. Und es gibt keinen, der dieser Ijma' widersprochen hat. Und keiner darf diesen Ijma' widersprechen. Beispiel: Konsens der Ahl-Sunnah al-Jama'a Gelehrten, dass man kein Bittgebet machen darf mittels Verstorbene. Du darfst nicht sagen, oh Allah, mittels Verstorbener so und so, gib uns das. Es gibt Konsens dafür. Bei Ahl-Sunnah al-Jama'a, weil manche das machen heute. Die andere Art von Al-Ijma', das ist dieser Al-Ijma', was mit Höchstwahrscheinlichkeit zu bestätigen ist. Es gibt Überlieferung, klar ist, aber man kann nicht unbedingt sagen, dass alle Gelehrten das bestätigt haben. Wann nie? So was, ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr das versteht. So was ist in einer Art und Weise, es gibt viele Überlieferungen von Gelehrten oder Ansichten von Gelehrten, und wir wissen nicht, dass jemand das widersprochen hat. Aber wir haben auch nicht, dass man gesagt hat, alle haben das gesagt. Man sagt, ich schweige Ijma'. Das bedeutet, alle Gelehrten haben dazu nicht gesagt, und wir haben diese Ansicht. Und das wird immer gemacht. Das wurde immer gemacht. Und keiner hat das widersprochen. Deshalb man sagt, das ist Ijma'. Durch Schweigen von vielen Gelehrten. Wenn die Sahaba selber unterschiedliche Ansichten haben, dann kann man nicht mehr von einem Ijma' sprechen bei ihnen. Das heißt zum Beispiel, Gefährten sagen etwas und die andere Gruppe sagt was anderes. Man könnte sagen, die meisten sagen das. Und wenn wir Ijma' haben, dann darf man das nicht widersprechen. Weil man darf nicht jetzt kommen und sagen, das ist nicht von der Religion. Oder das nehme ich nicht. Da macht man eine große Sünde. Da kann man nicht sagen, dass die Person kein Moslem geworden ist. Nein. Weil wir zwei Quellen haben. Koran und Sunna. Diese Quellen, wenn man die bestreitet, dann kann man von Ausschluss vom Islam sprechen. Aber Ijma auch noch nicht. Außer bei Themen, die klar sind für alle Muslime. Wenn jemand kommt und sagt, es gibt kein Gebet im Islam. Oder jemand sagt, es gibt kein Fasten im Islam. Dann hier ist was anderes. So, barakallahu fikum, gibt es auch, man erzählt von Mehrheit Ijma. Da sagt man, weil die Mehrheit der Gelehrten sozusagen einen Konsens getroffen haben. Aber da kann man nicht von vollkommenen Ijma sprechen. Oder man erzählt von Ijma von Ahl al-Medina. Also die Leute von Medina haben Konsens zu bestimmten Themen. Oder Ijma von den vier Rechtsschulen. Man sagt ja al-Madar. Man sagt, die vier Rechtsschulen haben Ijma. Oder man sagt, Ahl al-Medina haben Ijma. Und so weiter. Wenn wir zwei Ijma haben, das ist ein Thema, das wichtig ist, zwei Ijma. Es gibt Leute, die sagen, es gibt hier Ijma, dass man das sagt, zum Beispiel, manche Leute sagen, es gibt Ijma, derjenige, der nicht betet, ist kein Muslim. Und die anderen sagen, es gibt so ein Ijma nicht. Sondern die sagen, es gibt Ijma, derjenige, der nicht betet, noch Muslim ist, aber der macht eine große Sünde. Jetzt, wir haben zwei, die das behaupten. Was machen wir? Hier muss man die Regeln verwenden im Islam, wie man eine Aussage oder eine Ansicht als stärker oder schwächer einstuft. Und da guckt man. Wo sind die Beweise für diese Seite und die Beweise für diese Seite? Deshalb darf man auf jeden Fall aufpassen in diesem Zusammenhang. Deshalb, man darf nicht so einfach sagen, es gibt Ijma. Sollte man Geduld zeigen und nicht sofort. Und nicht, weil du in einem Buch liest, ja, es gibt Ijma in dieser Sache, dann gehst du sofort und sagst, es gibt Ijma, ich habe das in einem Buch gelesen. Vielleicht der Autor denkt so, aber das heißt nicht so, er doch. Wenn wir eine Jama'ah haben, was sozusagen die Bedingungen hat, wir haben gesagt, die Gelehrten sagen das, wir haben das überliefert bekommen und es gibt keine Aussagen oder keine Ansichten, die diesen Ijma' widersprechen. Wenn das dabei ist, dann darf man nicht mehr sagen, das wurde aufgehoben. Oder man sagt, nein, es gibt was anderes. Oder passt auf. Man wirft zum Beispiel manchen Gelehrten vor, dass sie Al-Ijma' widersprochen haben. Die haben Al-Ijma' nicht widersprochen. Die haben vielleicht Ijma' von den vier Rechtsschulen widersprochen, aber von den ganzen Ulama da oben nicht, von Sahaba nicht. Beispiel. Sheikh al-Islam Nutaymiyyah bezüglich Thema von Talaq, von Scheidung. Wenn du deine Frau, wenn jemand seine Frau sagt, du bist geschieden, geschieden, geschieden. Talik, talik, talik. Wie viel Mal zählt das? Einmal. Was sagen die Rechtsschulen? Dreimal, alles, vorbei. Sheikh al-Islam kam und sagt, nein, das zählt einmal. Da hat man gesagt, er hat Al-Ijma' widersprochen. Aber der hat kein Ijma' widersprochen, weil Abu Bakr Ridwanullah alayhi die dreimal angerechnet hat. Dann, deshalb aufpassen, nicht, dass man falsch versteht, ja? Und deshalb, das sind schöne Sachen, dass man das lernt. Und von der anderen Seite, die sind kompliziert, ich weiß das. Aber wenn man das verstanden hat, Wenn jemand sagt, es gibt Ijma', dann muss man erstmal sagen, stopp. Erstmal der Beweis. Von Koran und Sunnah. Zweitens. Ist das so überliefert worden, dass wir Ijma' haben? Drittens. Gibt es andere Gelehrten, die Ansichten vertreten haben, die dagegen sind und die haben ihre Beweise? Viertens. Wer hat gesagt, es gibt Ijma'? Ist diese Person, der gesagt hat, es gibt Ijma', ist diese Person vertrauenswürdig, kann man von ihm nehmen, ist diese Person selber in der Lage, Al-Ijma' zu verstehen? Wenn man selber nicht weiß, was Al-Ijma' ist, und da spricht man von Al-Ijma', nein, wir sind, barakallahu fikum, keine Schafe, wir sind Menschen, ja, Gehirn, wir denken, wir lernen. Dann sagen wir, wenn du selber nicht weißt, was Ijma' ist, du erzählst von Ijma'. Deshalb aufpassen an diesem Thema. Und in Deutschland natürlich, barakallahu fikum, dann wir zurückkommen zu unserem Land, zu unserer Heimat. Dann, ich meine, da gibt es sehr viele Gelehrte, mashallah, aber wir haben noch nicht Konsens. Die gute Nachricht. Aber bei manchen gibt es Konsens, mashallah. Ah, mashallah, sehr schön. Super, Allah, super. Ich meine das nicht. Man darf nicht lügen. Auch wenn das Spaß ist. Sehr schönes Beispiel. Man kam am Anfang vor Ramadan 10 Tage. Vor Ramadan 10 Tage. Es gibt Konsens unter den Gelehrten in Europa. MashaAllah. Allahu barik. Ihr solltet Lichtfest für sie machen. Konsens der Gelehrten in Europa. Wer sind erstmal Gelehrten und wo ist Europa? Was ist das von Konsens? Konsens gegen Koran und Sunna. Drei Tage vor dem Eid. Drei Tage vor dem Eid. Oder eine Woche vor dem Eid. Vor dem Fest. Ja, Eid wird am Sonntag sein. Punkt, fertig. Wo ist Koran und Sunna? Wo ist Konsens? Welche Gelehrte? Wo sind diese Ulama? Ah, die Ulama, die sind, mashallah, die sitzen in Islamkonferenz. Klar, auf jeden Fall. Al-Ijma'. Gab es Ijma' wirklich? So haben sie gesagt. Al-Imam Ahmed sagt, man sah Al-Ijma', Al-Ijma' fakat kedab. Aber hier meint er nicht Fehler, sondern der hat gelogen. Das ist immer so. Wallah, einmal habe ich mit so einem diskutiert. Ich habe ihm gesagt, okay, ich bringe dir eine Sache. Ich habe ihm was gesagt. Der hat gesagt, bestimmt haben die Gelehrten verschiedene Ansichten. Ich habe gesagt, bei Allah, sie haben keine verschiedenen Ansichten. Der hat gesagt, auf keinen Fall. Nein, nein, nein, nein, es gibt sowas nicht. Konsens gibt es nicht. Aber jetzt gibt es Konsens. Wir greifen nicht die Leute an. Und wir wollen nicht über andere Leute sprechen. Wir wissen selber, wir haben selber Fehler. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem richtigen Weg des Islam. Wir flehen Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe und Befestigung. Aber, dass man sowas mit den Muslimen macht, dass die Muslime falsch fasten, dass die Muslime falsch Eid machen, dass die Muslime sozusagen, egal was man ihnen sagt, mit ihnen macht, was man will, nur um ein Ziel, sozusagen ein politisches Ziel zu erreichen am Ende, das geht nur um eine Sache. Wir sind Vertreter der Muslime. Deshalb, es wird alles gemacht, damit man diese Bestätigung bekommt. Okay, wir sind unsere Vertreter, aber redet mit Koran und Sunna. Wallah, wir sind alle hinter euch. Wir haben kein Problem. Weil die Sache geht nicht um Personen oder Namen, das geht um Religion. Aber diese Leute, es wird sie nicht so. Die Sache, das geht um Personen oder um Gruppierungen. Nationen, die sich nur sozusagen stellen, wir sind die vierte Nation. Ein Vertreter der Nation ist derjenige, der Allah fürchtet. Ein Vertreter der Nation ist derjenige, der mit Wissen spricht. Ein Vertreter der Nation ist derjenige, der sich kümmert um die Probleme der Muslime. Nicht, dass man sagt, ja, wir gehen zu Theaterstück. In dieser Theaterstück wird unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal-iyadu billah, wird er beschimpft und wird er beleidigt und sagt, ja, wir gehen lachen. Ein Vertreter der Nation ist derjenige, der die Sorgen der Nation vertritt und er hat das im Herzen und er macht sich Gedanken, wie er die Probleme erstmal der Nation löst. Nicht ein Vertreter der Nation, der geht und der macht nur, um seinen Ruf zu polieren, alles ist für ihn kein Problem. Aber das ist die Sache, es ist ihnen egal. Es geht. Wenn du auch was sagst, dann sagen sie, ach, du bist streng. Du bist streng. Wir extreme Ansichten. Was sind die extremen Ansichten? Wir geben Frauen keine Hand. Das ist extreme Ansicht. Wallah, extreme Ansicht ist, wenn man sieht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird und dass man auch dahin geht und da lächelt man und klatscht man. Mindestens geht man nicht hin. Mindestens. So, weil wir nicht ändern können. Und wir können mit unseren Händen hier nicht ändern und das ist nicht unsere Aufgabe. Aber mindestens Wort. Wort, Wort. Das auch kommt nicht. Möge Allah uns bewahren. Konsens der Gelehrten in Europa. Erstmal, wo sind diese Gelehrten in Europa, die so viel Wissen haben? Ja, ich kenne Gelehrten, die viel Wissen haben. Die wissen, wie man Couscous kocht und wie man Harira gut isst und wie man Fleisch sozusagen, weil das so ist. Und ich habe einen Vorschlag, dass wir alle nicht mehr normale Fernsehgeräte haben. Wir müssen alle sozusagen TFT haben und Flachbildschirme in unseren Moscheen. Weil Flachbildschirme, barakallahu fikum, wenn Galatasaray gegen Fenerbahce spielen mit Flachbildschirmen, dann werden die Tore schöner sein. Habt ihr verstanden oder ich rede woanders? Das bedeutet, das geht wal-iyadu billah in der letzten Zeit nur um Essen, Trinken, Fernseher gucken und Kaffee trinken. Das geht nicht mehr um Islam. Und über Islam wird nicht mehr gesprochen. Und es geht nur um, wie können wir die Muslime vertreten? Ein Vertrag mit dem Staat. Wir können nicht. Wir lassen uns nur unsere Religion praktizieren. Auf jeden Fall, das hat auch mit der Religion zu tun, übrigens, was wir sagen. Und das hat auch mit Ijma' zu tun. Wallahi, es gibt Ijma', dass diese Leute niemals für den Islam sprechen dürfen. Diese Leute, die sollten nur vielleicht in die Moschee reinkommen, beten und dann nach Hause gehen und maximal sollten sie vielleicht als Türsteher von Moscheen arbeiten, mehr nicht. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Habt ihr Fragen zum Thema, bitte schön. Genau in der Diskussion mit den Leuten, die du gerade genannt hast, bei denen dieses Argument fällt, beispielsweise Ibn Qayyim sagte, es gibt zum Beispiel Ijma, dass man den Kufar nicht zu den Festen appelliert, und dann wird ganz schnell behauptet, ja, dieser Ijma ist recht nur Method bezogen. Okay. Dann muss er das beweisen? Ich meine, wenn er das in Frage stellt? Es gibt eine Regel im Islam, Barakallahu fikum. Wenn ihr diese Regel versteht, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Behauptest du etwas, musst du das belegen. Ich sage zum Beispiel, es gibt Ijma' an dieser Sache, dann muss ich das belegen. Ibn al-Qayyim hat sowas gesagt, dann muss ich belegen. Ibn Taymiyyah hat das gesagt, muss ich belegen. Alles muss belegt sein, weil der Behaupter immer Belege bringt. Und wenn diese Leute was behaupten, dass Ibn al-Qayyim diesbezüglich oder Sheikh al-Islam diesbezüglich sagt, seine Meinung gesagt hat und er hat das als Ijma hier sozusagen reingeschoben, dann müssen sie uns was anderes bringen, das dies widerspricht. Wenn sie sagen, es gibt zeitgenössische Gelehrte, dann will der Ijma schon in Frage zu stellen? Nein, das ist nicht so einfach. Okay, es gibt jetzt heute heutzutage, wir haben das vor ein paar Tagen gehört, der Sheikh von Al-Aqab ist von Jahiliyyah. Oder von Juden, Entschuldigung. Der hat gesagt, Niqab ist von Juden. Okay, und was ist Hadith Aisha? Wir haben unsere Gesichter bedeckt, als die Männer an uns vorbeikamen. Und als die Männer schon vorbei waren, dann haben wir unsere Gesichter gezeigt. Was ist das? Zweitens, was ist mit dem Hadith? Die Frau, die Ihram macht, ihr Ihram ist in ihrem Niqab und ihren Handschuhen. Was ist das Hadith, dass die Frauen Niqab getragen haben oder ihr Gesicht hier bedeckt haben? Ich sage nicht, dass das Gesicht Schleier Pflicht ist, das sage ich nicht. Aber allgemein, was sagen wir hier? Was sagen Sie dazu? Was sagt ihr dazu? Aber so eine Person, der bereit ist, einem Moslem zu sagen, du kannst dein Islam verlassen, um $10,000 zu bekommen, was wollen wir mehr? Eine Person, die Sarkozy Fatwa gegeben hat, dass die muslimischen Mädchen in den Schulen, dass sie keine Bedeckung zu tragen brauchen. Er hat ihm die Fatwa gegeben. Und dann kam Sarkozy mit einem schönen Fatwa aus Ägypten und er kam, der hat gesagt, hier, bitteschön, das ist von einem sozusagen gelehrten sunnitischen Islam und das ist der größte Universität und, bitteschön. Zeitgenossen. Wir sagen immer, du musst wissen, von wem du deine Religion nimmst. Was man, auch wenn die Person vertrauenswürdig ist und gut ist, dann muss er das belegen, was er sagt. Die Person muss das belegen, was die Person behauptet und sagt. Und jeder Behaupter muss Belege bringen. Hat er keine Belege, dann braucht er, dann bleibt das Behauptung. Ja. Habt ihr verstanden, Entschuldigung, habt ihr verstanden mit diesem, du kannst dein Islam? Dieser Sheikh Al-Azhar wurde vor ein paar Jahren gefragt. Die kamen zu ihm, eine Gruppe von Menschen aus Mauretanien, aus Afrika. Die haben ihm gesagt, es gibt christliche Einrichtungen, die geben jeder Familie, die den Islam verlässt, $10,000. Dürfen wir den Islam verlassen und diese $10,000 bekommen? Er hat gesagt, wenn ihr arm seid, nehmt ihr die $10,000 und später sozusagen macht ihr einen Betrug, einen Tricks. Ja. Seid ihr bereit für $10,000 den Islam zu verlassen? Oder in der Presse, Barino-mäßig. Kronzeuge Barino, Entschuldigung. Ja, dass man den Islam verlässt. Wenn du reich bist, sagt er, wenn du reich bist, kannst du rauchen. Aber wenn du arm bist, darfst du nicht rauchen. Ich wusste nicht, dass wir im Islam so zwei Schichten haben. Es gibt religiöse Urteile für Reiche und religiöse Urteile für Arme. Das ist neu. Zinsen von Banken, die sind erlaubtes, halal und tayyib und mubah. Der hat alles sozusagen kompakt. Ich denke, Allahu a'lam, man kann heute von Demenz schon sprechen. Bitte schön. Bitte entschuldigen. Wenn wir sagen, der Konsens ist stärker als von Ayat, oder? Nee, die Aussagekraft von Ijma ist stark. Weil wenn du Ijma sagst, dann hast du Beweise aus Koran und Sunna und alle Gelehrten haben die gleiche Ansicht. Deshalb ist so stark, da kannst du nicht mehr dagegen was sagen. Na. Wenn wir Ijma sagen, dann heißt Ijma nur von allen Gelehrten? Oder ist jeder Ijma'? Wenn wir heute Ijma' sagen, dann meinen wir die Zeit von Sahaba. Ijma' von Sahaba. Und wenn wir sagen, es gibt Ijma' in bestimmten Themen, dann meinen wir bestimmte Themen, die keiner widersprochen hat. Es gibt Ijma', dass Wasser trinken erlaubt ist. Es gibt Ijma, da brauchst du hier nicht viel aufzusagen, weil das mit Wasser zu tun hat. Aber es gibt Ijma, dass das Gebet Pflicht ist. Gibt es einen Muslim, der sagt, Gebet ist nicht Pflicht? So ist es. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die Frage gehört, aber ich stelle die mal so. Du hast ja vorhin gesagt, dass Allah über seinen Thron ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie du es also genau damit gemeint hast, weil also wenn ich das höre so als Anfänger, dann weiß man ja, Allah einen Dings da, also einen Ort, also dass er über seinen Thron ist. Also ist über dem Thron ein Ort? Ja, wenn er über seinen Thron ist, ist es nicht ein Ort. Also für mich, weil ich habe gelesen, man sagt, dass er erhaben ist über seinen Thron, oder? Oder kann man sagen, dass Allah über seinen Thron ist? Okay, ich stelle dir eine Frage. Wenn du das verstehst, das gehört nicht dazu, aber trotzdem kann. Eine Frage. Allah ist Allah und die Schöpfung ist die Schöpfung. Richtig? Sind das zusammen oder getrennt? Getrennt. Bist du sicher? Was ist das größte Geschöpf Allahs? Das größte Geschöpf. Das Geschöpf. Wenn ich Fehler mache in Deutschland, könnt ihr korrigieren. Aber nicht bei jedem Wort. Nochmal. Was ist das größte Geschöpf Allahs? Die größte Schöpfung Allahs ist der Thron. Sehr schön, Thron. Und Allah ist getrennt von seiner Schöpfung. Das wäre, ist Allah im Thron? Nein. Unter? Über? Auch nicht. Denn wo ist Allah? Na, er ist überhaben, also er hat die Macht über alles. Klar, mit diese Sache, dass Allah die Macht über alles hat, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala, du musst jetzt dich bestimmen, jetzt hast du Widerspruch gemacht. Du sagst, Allah ist weder über Thron, noch im Thron, noch unter Thron. Was ist Allah denn? Denn Allah ist keine Existenz. Allah existiert, oder? Dann muss er existieren. Entweder in der Schöpfung oder außerhalb. Und wenn er außerhalb die Schöpfung ist, dann muss er existieren mit einer Eigenschaft, die majestätisch ist. Und das ist über. Und es gibt hier Ijma. Verstehst du? Du sollst dir das nicht vorstellen, wie dieses Glas oder diesen Becher und diesen Tisch und so. Das brauchst du nicht. Allah ist Allah, die Schöpfung ist die Schöpfung. Man kann das nicht so sich vorstellen. Allah ist über seinem Thron, ist ein Konsens von Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Es gibt keinen, der das widersprochen hat. Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa und die Sahaba auch davor. Allah sagt im Koran, يخافون ربهم من فوقهم. Sie fürchten Allah. Was steht denn من فوقهم? Was من فوقهم bedeutet? Über ihnen. Und wenn Allah selber davon gesprochen hat, dass er über ihnen ist, dürfen wir sagen über oder nicht? Die größte Schöpfung, hast du ja gesagt, ist der Thron. Und ja. Weiß ja auch, aber es das heißt ja, über den Thron soll er noch ein Buch sein. Also, oder ich habe so gelesen. Also. Ja, wenn du sagst über den Thron. Ja. Vielleicht über den Thron gibt es noch, ich weiß nicht was, von Geschöpfen und so. Auf jeden Fall, Allah ist der Allhöchste, subhanahu wa ta'ala. Über seinen Thron. Wir haben nicht gesagt auf. Über. Ich meine, ist das Buch dann höher, wird es höher gesehen als der Thron? Allah sagt, Allah hat ein Buch geschrieben bei sich, bei Allah. Wo ist das? Allah, das brauche ich auch nicht zu wissen. Aber ich weiß, dass Allah über uns ist. Weil es keine andere Möglichkeit gibt, Achim Barakallah. Es darf auch keine andere Möglichkeit geben. Na. Die Regel im Islam besagt, wenn jemand das behauptet, dann muss er das belegen. Wie hat dieser Beleg aufzusehen? Kommt jetzt einer mit irgendeinem Wort und dann sagt er, guck mal hier, in dem Buch steht es. Das gilt nicht als Beleg, oder? Was ist als Beleg anzunehmen? Schau mal, Achi, als Beleg, das ist Beweis. Der Beweis muss erstmal mit dem Thema zu tun haben. Der muss über das das Thema sozusagen Inhalte haben. Das muss von Gelehrten bestätigt sein, die bestätigt sind für die Nation. Dann kann man das als Beleg, und das muss authentisch sein. Da kann man das als Beleg nehmen. Aber wenn ich dir sage, hol mal dein Beleg, du sagst mir etwas, hol mal dein Beleg, du sagst, Allah sagt, Qul huwallahu ahad. Was hat das Qul huwallahu ahad jetzt mit dem Thema Gebet zum Beispiel oder mit dem Thema Fasten zu tun? Letztens hat ein Imam behauptet, dass wenn man Amin sagt, dass es Wudu bricht, und wenn es Wudu bricht, auch das Gebet unmöglich ist. Wenn man Amin sagt, bricht das Gebet oder Wudu? Wudu, und wo kann man das? Dann sagen wir diesem Imam, Herr Imam, Jazakallah khairan, Barakallah fiik, unser Bruder, wo steht sowas? Jetzt ist die Frage, was hat Billig angenommen werden darf? Weiß ich ja. Der Imam hat behauptet, dass Amin zu sagen, Wudu, ungültig macht. Und das Gebet wird ungültig. Dann sagen wir ihm, wo steht das Amin zu sagen, dass Wudu ungültig macht? Der muss uns bringen, wo der Beweis ist dafür. Der soll nicht sagen, ja, ich sage dir das. Dann sagst du, und wer bist du? Ah, okay, Abu Hanifa. Ist Abu Hanifa Beleg? Nein, weil Abu Hanifa auch eine Person war und Abu Hanifa auch hat seine Ansicht. Aber hat Abu Hanifa sowas behauptet? Überhaupt nicht. Ja, ich denke, dieser Imam, Achi, der dir sowas sagt, das ist eine Person, die Allah nicht fürchtet. Obwohl ich diese Person nicht kenne. Weil wenn diese Person Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, hätte sowas niemals gesagt. Weil das so gefährlich ist, was er gesagt hat. Wir kennen keinen einzigen Muslim, nicht Gelehrten, Muslim, der sowas behauptet hat. Das Amin zu sagen, Wudu. Wir könnten sagen, vielleicht Amin zu sagen, laut im Gebet macht das Gebet ungültig. Aber dass er sagt, das macht Wudu ungültig. Das habe ich halt so. Ich meine, Allah auch dieser Khoja, der kennt auch nicht, was Imam bedeutet. Ein Imam, der sowas sagt, ich meine. Schade. Wenn jemand, es ging halt darum, dass Brüder Amin gesagt haben, der hat sie getadelt und hat gesagt, Hätten wir Omar gehabt, und der hätte von diesem Imam gehört. Schade, dass wir keinen Omar haben. Ja. Achi, wenn du jede Aussage heute von Muslimen hören lässt, dann wirst du verrückt, Achi. Nee, was ist, wenn das wirklich in so einem Buch drinsteht? Ja, guck, es gibt doch in Büchern, wenn du zu Grab von Sheikh so gehst und du sagst so und so und so und du machst das und das und das, dann werden die Tore des Paradieses geöffnet und du wirst ein Engel sehen, der kommt zu dir und das ist Jinn normalerweise. Jinn und der macht es. Es gibt überall so. Ich meine, ich kann dir jetzt eine Story machen. Ach, es gab einen Lügner in der Geschichte. Es gibt einen Lügner in der Geschichte. Dieser Lügner, die haben ihm gesagt, kann man Salat im Maghrib kürzen? Maghrib-Gebet, 3 Rak'at. Kann man kürzen? Und Frühgebet, kann man kürzen? Der hat gesagt, ja. Immer die Hälfte. Da haben sie gesagt, Frühgebet, 1 Rak'at, Maghrib, 1,5 Rak'at. Der hat gesagt, ja, mach die 1 Rak'at. Da haben wir gesagt, was der Beweis? Der hat gesagt, ja, der Beweis ist in dem Buch von As-Samarqandi. Okay. Jetzt wird angenommen, wenn du kein Vertrauen zu mir hättest, angenommen, ich sage dir, es gibt in Sahih al-Bukhari ein Hadith, der besagt, wenn du in einem Unterricht von einem Imam kommst, dann musst du seine Füße küssen und seine Hände. Hast du Sahih al-Bukhari? Nein, du hast Auszüge aus Sahih al-Bukhari. Verstehst du? Dann glauben die Leute, dann kommen Leute und meine Füße und meine Hände küssen. Und wenn jemand sie fragt, warum küsst ihr die Hände und die Füße von ihm? Sagt er, es gibt doch ein Hadith in Sahih al-Bukhari. Es gab einen Lügner. eine Lügner. Der hat den Leuten gesagt, Salat al-Maghrib beten sie eine Raka. Dann haben sie ihm gesagt, wo ist der Beweis? Der hat gesagt, das ist im Buch von Samarqandi. Der hat gesagt, welchem Buch? Der hat gesagt, Al-Kitab al-Sahi? Wer weiß? Dann haben sie gesucht, dann haben sie das Buch nicht gefunden. Die kamen zu ihm, da haben sie gesagt, oh Sheikh, das Buch von Samarqandi gibt es nicht. Das heißt As-Saghir. Das hat gesagt, doof. Aber Samarqandi hat ein Buch, As-Saghir, und Al-Sot und Kabir. Das wird klein, mittelgroß. Und das ist in seinem Buch, das klein, As-Saghir. Aber dieses Buch gibt es im Inland nicht und im Ausland nicht. Dann, woher hast du das? Wenn es nicht gibt. Das bedeutet, der lacht diese Leute aus. Es gibt nicht dieses Buch. Einmal, Achi, ein Sufi-Sheikh, man hat mit ihm diskutiert. Hat man ihm gesagt, wo ist der Beweis? Er hat gesagt, ja, das war in einem Buch von einem großen Gelehrten, ich denke von Schafiri. Hat man ihm gesagt, ja, in welchem Buch? Er sagt, gib mir Zeit, ich gebe euch später. 200 Jahre wird er nicht bringen. Einmal kamen wir hier in Paltok, haben wir einen Unterricht gehabt und dann kam einer, er hat gesagt, der Prophet hat gesagt, geht zu Gräbern und betet bei Gräbern und liest dort Surat al-Fatiha. Ich habe gesagt, der Prophet hat das gesagt. Er hat gesagt, ja, ich bringe dir Beweis. Ich habe gesagt, du hast 200 Jahre, diesen Beweis zu bringen. Und bis heute, seit 5 Jahren, warten wir auf den Beweis. Bis heute nicht. Deshalb, das ist normal, dass du so viel hörst, was der Prophet Muhammad davon erzählt hat. Und er hat gesagt, man kerrebe aliyya muta'ammidan, faliyatabawwa maq'adahu min an-nar. Wer etwas von mir erzählt und er lügt dabei, der soll schon seinen Platz in der Hölle annehmen. Wir müssen aufpassen, nicht jeder, der was erzählt. Deshalb, wir reden von Vertrauenswürdigkeit, wir reden von Leuten, die Wissen haben, wir reden von Leuten, die bestätigt sind, wir reden von Leuten, die Ahnung haben und nicht jeder. Heutzutage, man redet von vielen Themen, man weiß das nicht. Ja, es ist halt so, dass die nicht nur bei Gereden bleiben, die zwingen sich sozusagen das Gleiche. Dann suche eine andere Moschee und bete woanders. Wenn du nicht gehst, dann mach dir eine Moschee neu. Wenn das nicht geht, dann bete zu Hause. Ich meine, es gibt immer Lösungen in unserer Religion. Verlass die Stadt, geh woanders. Ich meine, warum sind wir immer an unserer Städte gebunden? Geh woanders hier, Deutschland, es ist so weit. Es gibt in Berlin nur 5000 Gelehrten. Was denkst du? Du kannst jeden Tag vom Friedensabend lernen in Berlin. Glaub mir, innerhalb ein Jahr bist du Millionär. Weil die dir auch was Gutes beibringen können, ja? Sie haben es auch gesagt, dass diese Beweisdinge sagen. Zum Beispiel hat er mich einmal gezwungen, Ikame zu machen, so anders war. Also nicht einmal, sondern zweimal alles sagen. Dann hat er mir gesagt, ein altes Dorf kann eine neue Tradition bringen. Ja? Also diese Ikame, ich habe im Hadith gelesen, dass Ikame einmal und Kamfahre zweimal sagen soll. Und das habe ich so gemacht, hat er gesagt, bring in dieses alte Dorf keine neue Tradition rein. Dann habe ich ihm aber auch den Hadith gezeigt, warum ich das so gemacht habe. Dann habe ich ihm aber auch gebeten. Guck mal, ich habe einen Belieb gebracht, bringt ihn mir doch auch ein, dass er so gemacht wird. Und bis heute habe ich noch keinen. Achi, du redest mit einer Person, ich meine bei dir jetzt, was du erzählst. Das ist klar, mit wem du zu tun hast. Diese Person dürfte niemals Imam sein. Diese Person dürfte nicht. Imam, wer ist heute Khoja oder Imam? Eine Person, der hat Koran gelernt, der kann ein bisschen Koran lesen, weil die meisten Leute hier unwissend sind. Deshalb gibt es im Arabischen, in Melburafa bi Ardina yastanfiru. Der kleine Spatz macht sich in unserem Land zu Adler. Das ist der kleine Spatz, kann ein kleiner Spatz gegen Adler kämpfen? Aber der kleine Spatz macht sich Adler. Warum? Es gibt keine Leute, die ihm sagen, warum. Die Leute wollen in die Moschee einfach reinkommen, Allahu Akbar, Salam alaikum, salam, die Schuhe nehmen, yalla leg. Ja, aber das, Alhamdulillah Rabbil Alamin, diese Umma, diese Nation bleibt am Leben, egal was passiert, verstehst du, egal was passiert. Schau mal, aus diesem Dorf, die kennen sowas nicht, Alhamdulillah Rabbil Alamin, da gibt es jemanden zum Beispiel wie dich, der sagt ihm jetzt, hol mir Beweis. Leute, es gab in Deutschland sowas nicht. damit ihr versteht, warum wir heute für die Leute problematisch geworden sind. Die haben mir gesagt, es gibt bei uns Moscheen, die sind seit 30 Jahren, diese Leute, die gehen, ich nenne die Kantinenmoscheen. Kantinenmoscheen, die gehen, die spielen Karte und die spielen diese Spiele mit diesen Würfel und so weiter, Würfel und solche Sachen und die gucken Fernsehen und die trinken Tee und Kaffee. Und die haben nur Gebet, egal wie, und das ist alles. Dann kommen junge Leute und die sagen dem Imam, du machst das, wo ist der Beweis? Weißt du, was passiert dann? Nach ein paar Tagen ruft der Imam die Polizei an. Wir haben Leute, die gefährlich sind, die werden Bomben zünden. Wallah, wir sind gegen Bomben hier in diesem Land. Bei Allah, wir sind gegen Terror. Bei Allah, wir sagen, man dürfte kein Mord und kein solche Attentate machen. Und das sagen wir aus Überzeugung. Aber diese Leute machen dich gefährlich. Warum? Warum machen sie dich gefährlich? Damit die Leute von dir nicht annehmen, weil die wissen, der Schaitan spielt hier eine große Sache. Und wenn du heute den Islam aufklären willst, dann wirst du gestochen von den Nächsten zu dir, die kommen von hinten, damit sie sozusagen, damit der Schaitan deine Dauer stoppt. Das ist bekannt, das kennen wir. Aus diesen Sachen kommen jetzt junge Leute oder kommen andere Leute und sagen, ja, wir sind Menschen doch. Und wir dürfen so glauben, wie wir wollen. So sagt man uns hier in Distanz. Ja, und wir haben uns diesen Weg genommen, dass wir Islam mit authentischen Beweisen praktizieren wollen. Das wird nicht bei diesen Leuten klappen, weil wenn diese Person den Islam mit Beweisen praktizieren wird, schau mal, der wird kein Yasin mehr lesen. Das bedeutet, 200 Euro sind weg. Der wird kein Gesang und Maulid machen. Dann 200 Euro auch weg. Der wird nicht mehr das machen, dann 300 Euro weg. Der wird das nicht mehr machen. Die alte Garde wird ihn nicht mehr haben wollen in der Moschee, weil er eine neue Tradition einführt. Die alte Garde, die Generäle. Generäle sind das, weißt du? Nur wollen wir uns bewahren. Auf jeden Fall, bitte schön. Ich habe neulich, weil ich ja momentan man soll den Islam nur vom Koran aus lernen, weil die damaligen Sahaba keine Bücher wie die Sunna hatten, das ist erst 100 oder 200 Jahre später gekommen. Und auf welcher Seite warst du? Auf welcher Seite warst du? Ich hab mich wegen dem Kopftuch nicht erkundigt. Da stand das auf der Seite mit Gott und da wollte ich wissen. Wie heißt die Seite? Kopftuch, Pflicht im Islam, glaube ich. Wir haben den Sheikh da. Internet ist da. Wie heißt die Seite? Das habe ich da in der Eigenspeicherung. Kleinen Moment, was war denn dein Suchwort? Kopftuch, Pflicht im Islam. Ein A? Allah yedik. Das ist von Alawiten, Allah yedik. Das ist der Fehler, was wir immer sagen. Wir sagen unseren Brüdern, aufpassen, unsere Schwestern, die neu sind im Islam, aufpassen, nicht von jedem nehmen. Du gehst jetzt auf der Straße, weißt du, du siehst fünf Muslime auf der Straße. Einer sagt dir, bete so, der andere sagt, bete so, der dritte, bete so. Einer sagt dir, du darfst nicht, wenn du nicht so machst, so, dann ist dein Gebet nicht gültig, aber wenn du so machst, der andere macht dir unbedingt so. Und der dritte sagt dir, die bringen dir etwas bei. Wenn du neu im Islam bist, du wirst wirklich, du kannst nicht mehr. Du sagst, jeder erzählt mir etwas anderes. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Nicht bei jeder Sache sofort in diesen Internet suchen. Viele Muslime, ein Bruder hat mir gesagt, im Koran steht diese Eier. Ich habe gesagt, wo hast du das? Der hat gesagt, geh mal, Al-Furqan. Ich bin Al-Furqan gegangen. Das ist eine Seite von Amerika, die haben das. Eine jüdisch-christliche Organisation, die gegen den Islam ist. Die haben so eine Übersetzung von Koran gemacht und die haben den Koran sozusagen gefälscht. Ja, aber wenn man nicht weiß, deshalb sage ich, aber eine Sache ist so. Jetzt kommen wir, verbinden wir deine Frage zu seiner Frage, mit seiner Frage. Der Khoja auch für viele Leute dort, wo du bist zum Beispiel, ist eine Vertrauensperson. Die sagen, das ist der unser Khoja und der sagt immer, Allah sagt, der Prophet sagt, Abu Hanifa sagt und so weiter. Ich meine, was können wir machen? Und das macht er, was wir immer gelernt haben. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala gibt, subhanallah, die Rechtleitung kommt. Allah, wenn man gutes Herz hat, hier, Herz, gut, und man macht mit Gebet, mit Ikhlas, das bedeutet mit Aufrichtigkeit und mit sozusagen rein für Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, Allah, führ dich. Du weißt nicht wie. Du weißt nicht wie. Allah subhanahu wa ta'ala führt dich, subhanallah, tak. Du kommst an eine Person von Ahlus Sunnah wal Jama'ah und du lernst von ihm den Islam. Al-Bukhari sagt, wenn Allah jemanden liebt, der nicht Muslim war und der den Islam annehmen möchte, wenn Allah diesen liebt, dann führt Allah diese Person zu einem von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, der bringt ihm Religion bei. Subhanallah. Und Alhamdulillah, ich sage von mir persönlich. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns geführt zu Leuten, die Allah gefürchtet haben, die uns den Islam beigebracht haben, die uns sozusagen den Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute ins Paradies bringen. Weil vielleicht ohne diese Leute hätte man jetzt eine andere Richtung gehabt. Aber diese Leute waren für uns alles sozusagen in diesem Zusammenhang. Entschuldigung. Ist die Akzeptanz von Gelehrten grundsätzlich, also beim Ijma', das Schweigen eine Akzeptanz von Gelehrten? Das Schweigen kann ein Ijma' sein, aber das nennt man Schweigens-Ijma'. Das ist eine Art Akzeptanz. Das wird angenommen. Wir haben jetzt 10 Gelehrten und man stellt ihnen alle die gleiche Frage oder man macht vor ihnen alle das Gleiche und keiner sagt was. Und da nehmen die Muslime diese Sache immer dabei. Immer haben sie das praktiziert und immer haben sie das gemacht und keiner hat das widersprochen. Das ist ein Ijma. Aber Ijma ist Sukuti. Aber wenn du einen Beweis von Koran und Sunna holst, was dieses Schweigen widerspricht, dann Koran und Sunna muss stärker sein als dieses, was das nicht widersprochen hat. Das heißt, wenn man sagt, ja, die Muslime, die beten immer so. Die machen das immer so und keiner hat das widersprochen von den Gelehrten des Islam. Und das ist seit Sahaba so. Und solange du keinen Beweis hast, was das widerspricht, dann ist das okay. Aber wenn du Beweis hast, dann ist das problematisch geworden, ob dieser Ijma angenommen wird oder nicht. Ja. Warte, von einem Vertrauenswürdigen habe ich gelesen, dass er hat auch diese Eier gebracht von Surah An-Nisa. Also er wollte so praktisch als Ijma tun, dass die Frau kein Adhan zu machen hat. Weil das ist nicht bekannt in der islamischen Umma. Von damals nicht bis heute. Doch. Und, doch. Hadith al-Muraqa. Ja. Die Sache ist, er hat das als Ijma sozusagen festgesetzt mit dieser Ayah. Der kann sagen, wir haben keine Frauen gehabt, die Adhan gemacht haben. Aber der kann nicht sagen, dass das verboten ist. Es wurde hingestellt, dass es nie bekannt ist. Ja, trotzdem, aber das heißt nicht verboten. Wenn wir etwas als Muslime nicht gemacht haben, das heißt nicht automatisch verboten. Das kann sein, dass wir das nicht machen. Zum Beispiel, theoretisch, darfst du oben ohne, als Mann, oben ohne auf die Straße gehen, theoretisch. Habt ihr gehört, dass die Muslime das gemacht haben früher? Kennen wir sowas? Heißt das Haram? Nein. Deshalb aufpassen. Nicht gemacht heißt nicht verboten. Und gemacht heißt nicht automatisch erlaubt. Aber es gibt ja nicht einen Ijma, den wir erlauben, ne? Natürlich nicht. Hätten wir diesen Ijma, dann haben wir keine Diskussion mehr. Nein. Kannst du mir das nochmal erklären, wie es Ijma, ob es Ijma gibt, außer wenn es unter Sahaba sind? Wie es Ijma geben kann? Ja. Außer Sahaba? Ja. Angenommen. Es gibt in der Welt oder es gibt in einem Land, in einer Stadt. Angenommen, wir sagen, eine Stadt heißt X. In dieser Stadt X gibt es 10 Moscheen. In diesen 10 Moscheen gibt es 10 Gelehrten. Gelehrten, Wissenden. Diese 10 Gelehrten, die kommen und dann haben wir ein neues Thema für die Muslime. Und die 10 Gelehrten, die diskutieren und am Ende holen sie Beweise aus Koran und Sunna und sagen, die andere Beweise nicht widersprechen und die sagen, es gibt Konsens in dieser Sache in unserer Stadt, dass wir das und das machen. Dann kann man von Konsens in der Stadt sprechen. Aber nicht für die Gesamtheit der Nation. Na. Muss man diesen Konsens dann akzeptieren? Muss man, wenn du in der Stadt bist, ja. Und wenn man außerhalb der Stadt ist? Außerhalb nicht, weil die Grundlage für so einen Konsens ist diese 10 Gelehrten, die in der Stadt sind, für ein Thema, vielleicht auch was diese Stadt betrifft. Aber nicht alle Muslime. Ja. Beispiel, gebe ich dir Beispiel. Jetzt alle Gelehrten in einer Stadt kommen zusammen und sagen, es gibt Schweinegrippe. Und wegen Schweinegrippe, zum Beispiel, machen wir die Moschee für eine Woche zu. Du wirst sagen, nein, die Moschee, wir müssen beten. Aber die Gelehrten, die sagen, das ist eine Sache und die haben Konsens. Deshalb sollst du als Muslim diesem Konsens folgen. Wie ist es, wenn es um ein Thema geht, das nicht nur die Stadt geht? Dann ist das anders. Dann ist das anders. Ich meine, wenn du sagst dann, es gibt Ijma, das stimmt nicht, weil in jeder Stadt, die sagen was anderes. Dann ist das hier kein... Das kann ich machen. Ja. Aber Beweise aus Koran sind, man muss ihn vorlegen. Konkret dazu wäre ein Beispiel, zum Beispiel das Heiraten von Frauen der Ahlul Kitab in nicht-islamischen Ländern. Ja, es gibt hier fast eine Tifak zwischen Fuqaha, dass das unerwünscht ist. Also dass man Haram sagt, das ist schwer, weil die Grundlage anders ist. Ja. Khair, inshallah. Ich denke, wir schaffen nicht mehr noch ein Hadith zu erklären, aber wir machen anstatt Hadith, wir machen Koran, Barakallahu fikum, bis Maghrib. Nach Maghrib essen wir bis um 8, inshallah, bis 20 Uhr. Dann nach 20 Uhr beten wir Isha-Gebet. Nach Isha-Gebet machen wir weiter. Wir haben noch 2 Themen. Und danach, Barakallahu fikum, am Ende machen wir sozusagen offenes Gespräch. Und da können wir auch diskutieren ein bisschen, kein Problem. Ich meine, wenn man auch... Wir sollen nicht immer diese Sache machen. Ihr fragt, ich beantworte. Man kann auch manchmal bestimmte Sachen... Das gefällt mir zum Beispiel, dass der Bruder von einem Problem jetzt spricht, die wir haben in vielen Gebieten, in vielen Moscheen. Der Bruder geht, der sagt ihm, hier, das Hadith, hier, die Ayah vom Koran. Der sagt ihm, nein, ich nehme nicht. Wallah, das ist gefährlich für den Glauben dieser Person. Das ist gefährlich für die Religion dieser Person. Weil wenn ich dir sage, Allah sagt, der Prophet sagt, und ich bringe dir klare Beweise, und du willst das nicht annehmen, nur weil du dein Gelüst folgst, A'udhu Billah, möge Allah uns bewahren. Das ist gefährlich. Das kann eine Person sozusagen, das kann mit Ausschluss der Religion bestraft werden. Nicht jetzt von uns, weil wir diese Richtung nicht haben. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie wird das? Na. Man macht ja diese Nasiha inshallah nur unter 4 Augen, damit er nicht bloßgestellt wird, also der Imam jetzt. Wenn er das nicht annimmt, darf man dann sagen, ich bin zu der Jama'a, ich bin hingegangen, ich habe ihm gezeigt, er hat es nicht angenommen. Ich empfehle euch, immer auf die Zunge zu beißen und auf keinen Fall diese Art zu haben, vor allen Leuten zu stehen in einer Moschee, ich habe dir das gesagt, du hast das gemacht, auf keinen Fall. Wir sagen, Wir wollen den Weg von Salaf. Und der Weg von Salaf war nicht so. Wir wollten nicht die Leute bloßstellen und wir wollen sowas nicht machen. Unsere Salaf waren anders. Die haben Nasiha gegeben, die haben Geduld gezeigt. Alhamdulillah. Wenn das uns nicht gefällt, was die Leute sagen, dann haben wir andere Möglichkeiten. Haben wir andere Möglichkeiten. Wir können die Stadt verlassen, wir können woanders beten und wir können Nasiha machen. Mehr nicht. Aber diese Art, schau mal, du wirst das nicht akzeptieren jetzt, wenn ein Bruder aufsteht, der sagt zu mir, ja du. Und du akzeptierst das auch für dich nicht. Dann mach das nicht mit den anderen. So ist bei uns. Deshalb, Barakallahu fikum, was uns fehlt, was die Leute uns immer sozusagen vorwürfen, sagen, wo sind eure Akhlaq? Wo sind eure Charakter? Wo ist euer Verhalten? Dann sagen wir, doch, wir haben dieses Verhalten. Aber weil wir so viel Faules sehen, deshalb manchmal springt man. Da kann man nicht mehr. Aber nein, Geduld zeigen, Nasiha machen, unter vier Augen, wie du gesagt hast. Wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Wenn man den Leuten erklärt, wenn sie annehmen, dann bitteschön. Wenn sie nicht annehmen, du hast deine Pflicht gemacht. Der Imam Malik sagt, ala sahib sunnah, an yaqula biha, fa'an yujibu an la sakat. Du sollst sagen, das ist die Wahrheit. Nehmen die Leute an, alhamdulillah, nehmen sie nicht an, dann lass sie. Du hast deine Pflicht gemacht. Du hast ihnen gesagt, das ist falsch. Du hast ihnen gesagt, das ist nicht richtig. Will er annehmen, bitteschön. Will er nicht annehmen, das ist seine Sache. Vor Allah subhanahu wa ta'ala bist du entschuldigt. Na. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht sage, irgendwas habe ich gesehen und ich sage es dann, ich weiß es aber, ich sage es nicht, weil ich weiß ganz genau, wird Diskussion geben und er wird es nicht annehmen. Weil ich schon davor mit demjenigen versucht habe und er hat nie von mir angenommen. Du sollst ihm sagen, hier Beweise, du sollst ihm Zettel holen, Beweise, wo das draufsteht und du gibst ihm. Und du sagst ihm nur ein Wort. Das hast du und am letzten Tag vor Allah wirst du das verantworten. Und dann sind wir. Barakallahu fikum, wir sind nicht verpflichtet, die alle Menschen zu ändern. Wir sind verpflichtet, uns zu ändern, uns erstmal zu ändern. Wenn die Leute das annehmen, dann bitteschön. Wenn sie das nicht annehmen, das ist ihre Sache. Ich sage dir Beispiel. Du erzählst den Leuten tausendmal, bitte, diese Art von Sitzung nicht sitzen. Zum Beispiel, dass man die Hände nach hinten tut und die Füße nach vorne streckt. Okay? Wir erzählen das den Leuten tausendmal. Trotzdem wird das gemacht und am Freitag auch. Das geht nicht. Was kannst du machen? Du sollst Allah subhanahu wa ta'ala für diese Leute um Hidayah bitten. Mehr kannst du nicht machen. Achi barakallahu fiik. Die Propheten haben mehr erlebt. Ich meine, wallahi, manchmal frage ich mich, wie konnten die Propheten diese Geduld bringen? Wie konnten sie das machen? Denk mal, Jibril alayhi salam kommt zu ihm. Jibril alayhi salam kommt zu ihm. Allah verkündigt ihm die Wahrheit und offenbart ihm. Der redet mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommt er zu den Leuten, die sagen ihm, du bist Magier, du bist Lügner, wir nehmen von dir nicht. Der bringt ihnen Beweise, die klar sind. Die nehmen nicht. Und trotzdem zeigt er Geduld. Deshalb, so sollten wir lernen. Wie man, aber natürlich, wir fallen durch manchmal. Jeder von uns versucht Geduld zu zeigen, aber manchmal die Sicherung geht schnell. Ah. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das verboten hat, der hat gesagt, das ist für die Sitzung von den Leuten, die die Strafe am letzten Tag bekommen. Vieles, barakallahu fikum, kennen wir nicht. In unserer Religion, vieles kennen wir nicht. Wenn wir das gekannt hätten, und wenn das richtig gelernt hätten, dann wäre die Lage unserer Nation total anders gewesen. Aber wo ist das? Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns wissen geben. Das ist am Freitag, das heißt Al-Habu. Das hat einen Grund. Früher haben die Leute keine Unterhosen angehabt. Und wenn sie so sitzen, ja, da könnte man alles sehen. Deshalb der Prophet hat gesagt, nicht so sitzen. Manche Gelehrten sagen, deswegen darf man nicht sitzen. Andere sagen, nein, das geht um die Sitzung an sich selbst. Das wird, die Sitzung ist so. Mach das bitte. So. Und das hat noch einen Grund. Die Leute haben so gemacht, damit sie schlafen können während der Rede. Ich meine, Allah, das ist für einen Imam, Allah. Allah, das ist sozusagen beleidigend. Wenn du reinkommst in die Moschee und du willst anfangen mit Khutbah, du guckst so recht, dann siehst du eine Person machen. Das ist. Weil wir sind Menschen. Aber was können wir machen? Hör Allah, Quran. Halbe Stunde Quran. Hol mir etwas auf Deutsch. Wo sind wir? In welcher Ei? Da. Welche? Ma ashabtuhu? Ha? Haben wir gemacht oder machen wir? Machen wir. Wir fangen 50 an. Okay. Ich lese vor, auf Deutsch, auf Deutsch. Ja, okay. Letzte Sache. Gibt es hier ein Regal? Wenn die Brüder das nicht genommen haben. Für mich oder was?